Es ist jetzt 16:30. Glauben Sie mir, wenn ich wenigstens etwas wäre, sagen wir Gutsbesitzer, Landwirt oder Vater, ein Ulan, Fotograf oder Journalist, aber nichts von alledem. Ich habe nicht die geringsten Spezialkenntnisse. Manchmal wird mir das richtig langweilig. Wirklich, ich hatte angenommen, von Ihnen etwas Neues zu hören. Ja, wer sind Sie denn eigentlich? Und warum sind Sie nach Petersburg gekommen? Wer ich bin? Sie wissen es doch. Ein Adeliger. 2 Jahre habe ich in der Kavallerie gedient und trieb mich dann hier in Petersburg herum. Später habe ich Marfa Petrowna geheiratet und auf dem Lande gelebt. Das ist meine ganze Biografie. Sie sind wohl ein Spieler. Nein, ich bin kein Spieler. Ein Falschspieler ist kein Spieler. Waren Sie Falschspieler? Ja, ich war Falschspieler. Hat man Sie auch ertappt und verprügelt? Auch das ist vorgekommen. Wieso? Nun, dann haben Sie doch Leute zum Duell fordern können. Das wirkt doch anregend. Ich will Ihnen nicht widersprechen. Und außerdem bin ich kein Meister im Philosophieren. Ich will Ihnen gestehen, dass ich mehr der Frauen wegen nach Petersburg gekommen bin. Nachdem Sie eben erst Marfa Petrowna beerdigt hatten? Nun ja, lächelte Svidrigailow mit entwaffnender Offenheit. Was ist denn dabei? Mir scheint, Sie finden etwas Schlechtes daran, dass ich über die Frauen so rede. Sie wollen wohl fragen, ob ich am Laster etwas Schlechtes finde oder nicht? Am Laster? Ach, darauf wollen Sie hinaus. Ich will Ihnen der Reihe nach zuerst im Allgemeinen über die Frauen etwas sagen. Wissen Sie, ich bin jetzt gerade zum Plaudern aufgelegt. Aber sagen Sie mir zuvor, warum soll ich enthaltsam leben? Warum soll ich auf die Frauen verzichten, wenn ich nun mal ein Liebhaber der Frauen bin? Es ist doch wenigstens eine Beschäftigung. Sie sind also nur hergekommen, um sich dem Laster hinzugeben? Nun ja, aber was ist denn dabei? Ja, um mich dem Laster hinzugeben. Das liegt Ihnen wirklich sehr am Herzen. Aber es ist wenigstens eine klar und deutlich ausgesprochene Frage, das liebe ich. Im Laster ist wenigstens etwas Beständiges, was sich sogar auf die Natur gründet und nicht nur auf die Fantasie. Etwas, das im Blut als ständig entfachte Glut bleibt, das ewig brennt und das man nicht so schnell, vielleicht selbst im hohen Alter, nicht so schnell wird löschen können. Das ist doch eine Beschäftigung, das müssen Sie doch zugeben.